Rakete der Freiheit. Wir erheben uns. Rakete steigt die Luft, rote, bunte, weiße Wipfel fliegen herunter, diese Freude hier unten hinein. Dort wird das Deutschland nicht weiter nochmal angestimmt, bei den Tausenden, die dort hinten stehen, weit zurück von diesem Hause, hinter den Flammenkante des Hammer. Die Rakete auf Rakete, rot, bunt. Und das wird ein wunderbarer Blick sein, drüben von den Moselbergen herunter, in dieses Freudendal hineinzusehen. Gleich wird sprechen der Reichsverkehrsminister von Gerard, Vertreter des Reiches. Das Wort hat der Vertreter der Reichsregierung, der Reichsverkehrsminister von Gerard. Frauen und Männer des Trierer Landes, ein weiterer Abschnitt des tausendjährigen Kampfes um den Rhein ist beendet. Deutschland hat heute allen Anlass, des Staatsmannes zu gedenken, dessen unermüdlicher Arbeit die Erreichung des Zieles, das wir heute feiern, in erster Linie zu danken ist, Gustav Stresemann. Meine Damen und Herren, Ihnen, Herr Oberregierungsrat, Präsident und Herr Oberbürgermeister dieser festlichen Versammlung und all den vielen Tausenden, die mich heute hier so freundlich begrüßt haben, danke ich von Herzen für Ihren Willkommengruß. Die vaterländische Begeisterung, die mir hier überall entgegenschlug, das frohe Bekenntnis zum Reich und zur Gemeinschaft deutscher Nationen, das in den Kundgebungen überall durchklang, haben mich von Herzen erfreut. Mit diesem Wunsch rufen wir Deutschland, unser geliebtes Vaterland, hoch! Immer da hoch!